Kundgabe 4789. Empfangen durch Bertha Dudder am 28.11.1949. Geistige Mission erfordert Willensstärke. Liebe. Eine große Willensstärke wird gefordert werden von den Menschen, die für mich und mein Reich arbeiten wollen auf Erden. Es ist kein Spiel, keine leichte Tätigkeit, die auszuführen, ihr euch mir angetragen habt. Es ist keine schwere Arbeit als solche, doch da sie euren ganzen Willen erfordert, müsstet ihr Gewalt anwenden. Ihr müsstet einen ständigen Kampf führen gegen euch selbst. Ständig müsstet ihr euren Willen mir unterstellen. Ständig müsstet ihr die Welt zurücksetzen, so sie noch euren Willen gefangen nimmt. Ihr werdet in keiner Weise bestimmt, das heißt, gezwungen zu eurem Denken, Wollen und Handeln. Frei aus euch heraus müsstet ihr für mich und mein Reich arbeiten an der Erlösung irrender Seelen. Doch immer werdet ihr Stärkung eures Willens erfahren, so ihr mich nur um Hilfe bittet. Um Jesu Christi willen, der durch seinen Tod am Kreuze euch verstärkten Willen erworben hat. Immer größer treten die Versuchungen an euch heran, solltet ihr doch euren Willen beweisen, auch in Stunden der Not, und immer die geistige Arbeit voransetzen. Es ist eine bedeutsame Mission, die ihr erfüllen sollet, und nicht jeder ist dazu befähigt, sie auszuführen. Doch so wie der Mensch einen starken Willen aufbringen kann, wird er die Arbeit spielend bewältigen. Der Wille allein ist ausschlaggebend. Aus eigenem Antrieb sollet ihr mir eure Dienste leisten. Aus eigenem Antrieb mir helfen, wo es gilt, die geistige Not der Menschen zu lindern. Ich bestimme euch nicht dazu. Euer Herz soll nach mir verlangen und nach meiner Liebe und darum unentwegt mir zustreben, unentwegt für mich tätig sein. Einen starken Willen erfordert es, doch diesen werde ich lohnen dereinst, wie ich es verheißen habe. Doch auch nicht um des Lohnes willen solltet ihr mir dienen. Die Liebe zu mir und dem Unerlösten soll euch antreiben zu eurer Tätigkeit. Und so ihr die Liebe im Herzen zu höchster Glut entflammen lasset, dann wird auch euer Wille keine Schwäche mehr verraten. Dann werdet ihr mit erhöhtem Eifer tätig sein, weil die Liebe die Kraft ist, die euch antreibt. Weil die Liebe auch den Willen verstärkt. Weil, wenn ihr in Liebe wirket, ihr in der Nachfolge Jesu lebt und also gleich ihm über einen starken Willen verfügt, der alles vollbringt, was er erstrebt. Stärket euren Willen durch Liebeswirken. Und so ihr dennoch euch schwach fühlt, so betet und holet euch direkt Kraft durch inniges Flehen und innige Zwiesprache mit mir. Dann werdet ihr wahrlich nicht versagen in eurem Dienst für mich. Dann werdet ihr voller Eifer und freudig für mich arbeiten, zum Segen aller, derer ihr euch annehmet, in ihrer geistigen Not. Amen.